Als ich noch ein Kind und erst 7 war, trank mein Vater schon das 10. Jahr. Darüber starb die Mutter mein und mit 8 schon war ich allein. So irre ich in der Welt umher und finde keine Liebe mehr. Meine Freunde wohnen im Ecklokal und die wechseln im Jahr 1000 Mal. Und dann kommen die endlosen Nächte und dann träum ich und weine mich aus. Und es ist gar nicht viel, was ich möchte. Etwas Liebe und ein Zuhause. Mit 15 gab es ein Schießgewehr. Das war viel zu lang und auch viel zu schwer. Befehl ist Befehl und ein Schuss ist ein Schuss, wenn das Herz auch verbluten muss. Verzweifelt such ich den richtigen Weg, mach's vielleicht ganz falsch, doch ich suche den Weg und kein Mensch hilft mir aus meiner Not, denn die Mutter ist lange schon tot. Es ist gar nicht viel, was ich möchte. Etwas Liebe und ein Zuhause. Trotzdem geb ich nicht die Hoffnung auf und ich baue mir selbst meine Zukunft auf. Und ich wünsch mir nur, dass mich keiner stört, wenn das Schicksal mich einmal erhört. Und vorbei sind endlose Nächte und das Träumen und Weinen ist aus. Und dann habe ich das, was ich möchte. Etwas Liebe.